Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Wir sortieren den Tag, wir gucken aber auch zurück auf die vergangene Woche. Und eines der großen Themen war nochmal die Debatte um den Brexit. Die dauert lang, sie nimmt verschiedene Wendungen. Es ist trotzdem letztendlich ein hochspannender Prozess, wenn man immer wieder hinguckt, immer wieder ins Detail geht. Diese Woche wurde klar, die EU gewährt Großbritannien nochmal Aufschub bis zum 31. Oktober. Und die Bundeskanzlerin war sehr zufrieden nach diesen Verhandlungen am Mittwochabend. In diesem Sinne war das heute ein sehr intensiver, sehr guter Abend, der wieder einmal die Einigkeit der Europäischen Union gezeigt hat und die 27 Staaten, die jetzt über viele Monate und Jahre gezeigt haben, dass sie den gemeinsamen Weg gehen wollen, werden ihn auch in Zukunft gemeinsam gehen. So, also Angela Merkel, Herr Faas, sie sagt also, die Brexit-Verhandlungen und das, was so alles passiert jetzt an Entwicklung, das stärkt die EU. Würden Sie dem zustimmen? In gewisser Weise ja, weil diese ganze Debatte um den Brexit, was macht es auch mit Großbritannien, natürlich schon auch nochmal die positiven Seiten der EU, die Errungenschaften der europäischen Einigung in den Vordergrund gerückt hat. Zugleich muss man jetzt sagen, das hat Frau Merkel ja auch gerade angesprochen, das war wieder mal ein sehr schwieriger europäischer Rat. Sie ist, glaube ich, nachts um 2:30 an die Mikrofone getreten. Entsprechend müde, klar. Entsprechend müde, aber das deutet ja auch darauf hin, dass auch diese Einigkeit, von der sie da gesprochen hat, erst mühsam hergestellt werden musste. Und die Einigkeit der 28 inklusive Großbritannien scheint vor allem zu sein, dass man eben nicht diesen Hard Brexit will, der ja gestern sonst passiert wäre. Und insofern hat man sich jetzt wieder ein bisschen Zeit eingekauft, um weiter verhandeln zu können. Aber so recht klar ist eigentlich immer noch nicht, was jetzt der Ausweg sein soll. Und das wirft dann nicht nur einen düsteren Schatten auf Großbritannien, sondern irgendwie auch auf die EU in letzter Konsequenz. So eine dauerhafte Hängepartie, wem die nützen soll, das fällt mir schwer. Gut, andererseits hätte die EU ja wahrscheinlich gar nicht anders reagieren können, denn die EU ist auch eben am harten Brexit bestimmt nichts gelegen. Genau, das ist die Einigkeit. Niemand möchte diesen Hard Brexit, aber was jetzt mit Blick auf Irland beispielsweise die Lösung sein soll, eine Zollunion steht jetzt im Raum, die von Labour in Großbritannien immer wieder in den Raum gebracht wird, in den Raum geworfen wird, darf aber nicht so heißen. Also so richtig Fortschritte hin zu einer konstruktiven Lösung, die sehe ich eigentlich nicht wirklich und insofern bleibt es spannend, was letztlich was der passiert. Ausweg sein soll. Ein Karikaturist in der Süddeutschen Zeitung hatte das schwarze Loch gezeichnet und gesagt, wie die EU den Brexit sozusagen ins schwarze Loch schickt. Es gibt immer noch diese Hoffnung, dass vielleicht die Briten aus EU-Sicht zur Vernunft kommen und sagen, okay, Schwamm drüber, wir lassen das alles, wir bleiben in der EU. Vorstellbar. Ich meine, eine Konsequenz ist ja jetzt auch, dass die Briten an der Europawahl teilnehmen werden. Gegen ihren Willen hat man fast so das Gefühl. Und es könnte natürlich, wir wissen es Stand heute noch nicht, aber es könnte dazu führen, dass für Großbritannien diese Europawahl zu so einer Art tatsächlich zweitem Referendum stilisiert wird. Das könnte sein, in der Tat. Weil nicht so ganz klar ist, wer dann eigentlich die Partei sein soll, die für ein Remain, also für einen Verbleib in der Europäischen Union sich wirklich intensiv einsetzen sollte. Aber dieser Wahlkampf wird sehr spannend sein, denn er hat natürlich trotzdem so leicht absurde Züge. Eigentlich sollte diese Wahl nicht mehr stattfinden. Sie muss jetzt in kürzester Zeit organisiert werden. Auch das sollte man nicht unterschätzen. Und was die Abgeordneten dann eigentlich, die britischen Abgeordneten im Europäischen Parlament tun sollen, weil ein Teil des Deals, den Theresa May zumindest mit den anderen 27 jetzt gefunden hat, ist ja auch, dass die Briten sozusagen die Entwicklung der Europäischen Union nicht blockieren. Was das dann für diese frei gewählten Abgeordneten bedeuten soll, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar. Also da hat man der Europawahl, die uns bevorsteht, jetzt auch eher einen Bärendienst geleistet, weil schon deutlich wird, naja gut, dann machen sie halt mit. Also Wertschätzung sieht, glaube ich, für eine Wahl letztlich anders aus. Das, finde ich, wissen wir noch nicht. Es könnte ja sein, dass viele junge Leute in Großbritannien zur Wahl gehen und sie haben gesagt, man weiß nicht ganz genau, wen man dann wählen soll, wenn man für Remain ist, also für das Verbleiben in der EU. Aber wenn man allein schon hingeht und sagt, wir sind für diese Wahl, dann setzt man ja schon ein Zeichen, dass man sagt, wir sind für die EU. Ja, das ist richtig, nur die Art und Weise, wie es jetzt eben dazu kommt, dass diese Wahl stattfindet, das ist ja sozusagen mit der Tür ins Haus gefallen. Also dem liegt ja jetzt wahrlich keine strategische Überlegung zugrunde. Wer jetzt wie diese Wahl zu nutzen weiß für sich, für sein eigenes Anliegen, das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Gehen die Briten überhaupt zur Wahl? Insofern wird die Wahlbeteiligung, da bin ich ganz bei Ihnen, ein interessanter Indikator sein. Was macht es mit der UK Independence Party, die praktisch schon verschwunden war? Erlebt die jetzt vielleicht auch nochmal so ein Revival? alles spannende Fragen, aber insgesamt sozusagen diese Wahl wider Willen, es fällt mir etwas schwer zu sehen, wie dieser Prozess der Wahl eine gewisse Wertschätzung zuteil werden lassen soll. Insofern werden Sie sich überraschen lassen. Also ich höre schon, Sie sind offen, oder? Sie sind auch offen natürlich für mögliche Entwicklungen, die wir jetzt tatsächlich nicht vorhersehen können. Absolut. Und natürlich steht auch im Raum die immer noch vage Hoffnung, dass sie diesen Austrittsantrag vielleicht dann doch tatsächlich zurückziehen. Und das ist natürlich dann auch so ein Hoffnungsschimmer, der sich vielleicht mit dieser Wahl verbindet. Aber ein geordneter Prozess, aber das erleben wir ja auch, der sieht wirklich anders aus. Und so leicht, nochmal, den Hard Brexit will niemand, alles andere, das ist wirklich gerade schwer abzusehen, was da passiert, und es wirkt zum Teil doch etwas erratisch. Erratisch, ist gut gesagt, Thorsten Faas, Politikwissenschaftler von der FU Berlin hier in Studio 9.